Um dieser Anschlagswelle zu begegnen, schuf Petrosino das Bombenkommando des NYPD, das landesweit erste seiner Art, das es im Laufe seiner Geschichte mit Anarchisten, deutschen Saboteuren und palästinensischen Terroristen aufnehmen würde. Petrosino brachte seinen Männern bei, Sprengsätze zu identifizieren, die aus mit Schwarzpulver gefüllten Olivenöldosen und Stofffetzen bestanden. Er verfolgte Dynamitstangen, als italienische Würste bekannt, zu Baustellen zurück, wo Arbeiter sie herausschmuggelten und für einen Bruchteil ihres Werts an die Black Hand verkauften. Er entdeckte die neuartigen Weckerzünder, mit deren Hilfe die Bombenleger längst über alle Berge sein konnten, wenn ein Mietshaus oder Laden in die Luft ging. Er stieß auf eine wahre Bibel des chemischen Chaos in Form eines Notizbuches, in dem Bau und sichere Entschärfung verschiedenster Bomben beschrieben wurden. Das Department heuerte sogar einen Brennstoffinspektor an und gab ihm ein Büro in der East 67th Street, wo er die Sprengsätze untersuchen konnte, die das Squad sicherstellte. Außerdem verfolgte Petrosino die Bombenbastler. Er spürte jenen großen, hageren Sizilianer auf, den man das Maultier von Pellegrino nannte, und verdächtigte eine Explosion herbeigeführt zu haben, bei der 20 Kinder verletzt worden waren. Als Deputy Commissioner Woods in Italien prüfen ließ, ob das Maultier gesucht wurde, erfuhr er, dass der Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, weil er einen Spitzel enthauptet und den Kopf an einen Pfahl nahe des Dörfchens Calta Bellotta genagelt hatte, zusammen mit einer Warnung, sich nicht einzumischen. Zum Verhandlungstermin war er bereits in New York gewesen. Als Petrosino das Haus des Maultiers durchsuchte, stieß er auf einen Notizblock, dessen oberstes weißes Blatt gegens Licht gehalten den Abdruck einer Handschrift zeigte. Techniker inspizierten das Blatt mit dem Mikroskop und konnten einige Worte entziffern. »Lieber Freund, das ist unsere letzte Antwort. Sehen Sie sich vor. Porca Madonna, diesmal werden wir...« Es handelte sich um die Spuren eines Drohbriefes der Black Hand, der auf dem Blatt darüber geschrieben worden war. Die Handschrift passte zu einer Reihe von Briefen an Geschäftsleute in Manhattan. Deputy Commissioner Woods war hocherfreut. »Das ist die wichtigste Festnahme eines Mitglieds der Black Hand seit den jüngsten Gräueltaten in der Italienerkolonie«, verkündete er. Das Maultier kam in Abschiebehaft, die Bande wurde zerschlagen.